Spinnstuben sind lustig, die Mädchen hat jedes seinen Herzbuben. Wie flink geht das Rötchen? Spinnt jedes am Brautschatz, dass der Liebste sich freut. Nicht lange, so gibt es ein Hochzeitsgeläut. Kein Ziel, die mir gut ist, kommt mit mir zu plaudern. Gar schön mir zu Mut ist und die Hände zaudern. Die Tränen mir rinnen leise übers Gesicht. Wofür soll ich spinnen? Ich weiß.